Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir einige Ausdrücke gelernt, um nach dem Weg zu fragen. Richtig. Wiederholen wir doch kurz die wichtigsten. 请问地铁站在哪里? 请问地铁站在哪里? Entschuldigung, wo ist die nächste U-Bahn-Station? Und ist das weit von hier, heißt das auf Chinesisch? 离这里远吗? 离这里远吗? Welchen Bus soll ich dorthin nehmen, heißt? 我应该坐什么车去? 我应该坐什么车去? Sie müssen den Bus auf der anderen Straßenseite nehmen. 您得去马路对面坐车。 您得去马路对面坐车。 Hören wir uns nun noch einmal die gesamte Unterhaltung der letzten Lektion an. 请问地铁站在哪里? 一直往前走，在前边的路口往左拐。 离这儿多远呢? 不太远，大概走5分钟就到了。 我应该坐什么车去? 您得去马路对面坐车。 哦，我明白了，谢谢。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 这车到东方小区吗? 买一张票. 到了，请你告诉我. 在哪儿换车? 小兰, einer meiner Freunde wohnt im Wohnviertel Dongfang. Ich möchte ihn diesen Samstag besuchen. Ich weiß aber nicht, wie ich mich nach dem richtigen Bus erkundigen kann. Kein Problem. Du fragst einfach, 这车到东方小区吗? 这车到东方小区吗? 这, diese. 这, 车, Bus. 车, 到, nach irgendwo hinfahren. 到, Dongfang Xiaoqu, das Wohnviertel Dongfang. Dongfang Xiaoqu. Ma ist eine Fragepartikel. Ma. 这车到东方小区吗? 这车到东方小区吗? Fährt dieser Bus zum Wohnviertel Dongfang? 这车到东方小区吗? 到. 您上车吧. Ich bin also im Bus. Jetzt möchte ich mir ein Ticket kaufen. Wie sage ich das auf Chinesisch? Das ist einfach. Man sagt, 买一张票. 买一张票. 买, kaufen. 买. 一, ein. 一. Zhang ist in diesem Fall ein Zelleinheitswort für Ticket. Zhang. Piao, ticket. Piao. Mai yi zhang piao. Mai yi zhang piao. Ein Ticket, bitte. Mai yi zhang piao. 2 Euro. Ich möchte auch darum bitten, mir zu sagen, wann ich aussteigen muss. 到了，请你告诉我. Bitte sagen Sie mir, wenn wir dort ankommen. 到了，请你告诉我。到, wir haben es vorhin gehört, heißt nach irgendwo hinfahren, aber auch ankommen. 到. Le wird hier nach dem Verb 到 verwendet, um anzuzeigen, dass die Handlung abgeschlossen ist. Le. 请, bitte. 请. 你, du, dich oder dir. 你. 告诉 sagen 告诉 我 ich bzw. mir 我 到了请你告诉我 到了请你告诉我 Bitte sagen Sie mir, wenn wir dort ankommen. 到了请你告诉我 请您准备从后门下车每卡 乘客请买票 Was ist, wenn ich umsteigen muss? Wie kann ich danach fragen? Man kann sagen, 在哪儿换车 在哪儿换车 在 an oder bei 在 哪儿 wo 哪儿 换车 umsteigen 换车 在哪儿换车 在哪儿换车 wo muss ich umsteigen 这车不到动物园您得换车 在哪儿换车 下一站换101路 Wiederholen wir nun noch einmal die wichtigsten Sätze 这车到东方小区吗 Fährt dieser Bus zum Wurmviertel Dongfang 这车到东方小区吗 买一张票 Ein Ticket bitte 买一张票 到了请你告诉我 Bitte sagen Sie mir, wenn wir dort ankommen 到了请你告诉我 在哪儿换车 Wo muss ich umsteigen 在哪儿换车 Und hier noch einmal die heutigen Dialoge 这车到东方小区吗？ 到，您上车吧。 买一张票。 两块钱。 到了，请你告诉我。 请您准备从 好的。 后门下车，每卡乘客请买票。 四。这车不到动物园，您得换车。 在哪儿换车？ 下一站，换101路。 So viel zu den heutigen Dialogen. Nun kommen die Hinweise zur chinesischen Kultur. Chinesen sind hilfsbereit und anderen zu helfen gilt als sehr tugendhaft. Hat man etwa bei der Arbeit irgendwelche Probleme, so wird einem gerne von den Arbeitskollegen geholfen. Gleiches gilt für die Nachbarschaft. Sind zum Beispiel die Eltern noch in der Arbeit, so können die Kinder bei den Nachbarn etwas essen, spielen oder die Hausaufgaben machen. Im Westen ist jedoch das Angebot zu helfen oder jemanden zu unterstützen davon abhängig, ob derjenige diese Hilfe auch akzeptiert. Hier ein Beispiel. Ein chinesischer Auslandsstudent in den USA sah, wie sein Professor, ein schon etwas älterer Mann, eine vielbefahrene Straße überqueren wollte und dabei stolperte. Der Student ging zu dem Professor und bot ihm seine Hilfe an. Dieser war aber nicht sehr erfreut darüber. Schließlich dachte er von sich, noch nicht so alt zu sein. Damit sind wir am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer gibt es noch eine Quizfrage. Wie sagt man ein Ticket bitte auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns doch an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!